Es ist eine Feier. Eine große Feier. Ein Hustenanfall, den man noch im Ohr hat nach 50 Jahren. Her mit dem Hustenanfall. Es ist ein 90. Geburtstag. Interessant zu sehen und zu hören, wer kommt. Wer eingeladen worden ist. Wer aufrecht geht. Wer mit Stock oder Krücke kommt. Es sind aber auch viele junge Menschen dort im Nebensaal. Auch Kinder. Auch ein Baby. Man hört außer dem Tönen des Hustens des Jubilars hin und wieder den Schrei oder das Schreien des kleinen Kindes. Im Nebensaal die vielsprechende Gesellschaft. Hier sie, die nicht eingeladen wurde. Hier sie, die durch die Wand mithört, die sich über ihren Teller beugt, die Haare hinter die Ohren streicht, die sich verbirgt und doch nicht ganz unsichtbar zu bleiben gedenkt. Nicht heute. Sie will horchen, aushorchen. Schlüsselwörter. Resümee. Mogli. Ja, hallo. Du Schatz, es geht jetzt nicht. Ich bin auf 90. Geburtstag. Genau, ja. Hörspiel von Eva Maria Alves. Genau, ja. Er als Liebhaber? Na, küsse. Gab's schon. Und sagte dann die eine, dann die andere. Eine Stimme. Es ist wohl die des Schulfreundes, welche eine Art Schriftsteller oder Reporter geworden war. Damals Reporter und oft zitiert, später Schriftsteller, als solcher vom heutigen Geburtstagskind oder Jubelsenior hin und wieder eingeladen als sogenannter alter Kamerad. Sie arbeitete als Kellnerin in einem Ausflugslokal. Ein Mann, fast 90 Jahre alt, erinnert sich, dass seine Mutter wegen Arbeitsüberlastung, sie arbeitete als Kellnerin in einem Ausflugslokal, Zärtlichkeiten dem Kind gegenüber mit raschen, zielgerichteten Bewegungen zu absolvieren pflegte. Geheiratet hat er nie. Darum? Wir brauchen den Teufel als Metapher. Einer, tiefe Stimme, predigt, leicht zu identifizieren. Wir brauchen den Teufel als Metapher. Damals vor 50 Jahren. Sie war 20, er 40 Jahre alt. Wir haben miteinander über ihn, den wir Seelenfreund, dein Seelenfreund, mein Psychiaterfreund nannten. Was war es, was wir sagten? Der Teufel und seine Weiber. Lachen, das wiederum in Husten übergeht. Die Türen zur Terrasse werden geöffnet. Her mit dem Raucherhusten. Grässlich. Lachen, Anreißen von Streichhölzern, Knipsen der Feuerzeuge, Räuspern, Scharren, vielleicht Scharren oder Seitwärtsschritte. Da kommt er ja. Na, Zigarette? Auf der Veranda die Raucher. Größere, kleinere Gestalten, Damen, Herren. Und da ist ein Kind, das um die Beine herumläuft wie um Baumstämme. Zigarette? Ob man sie, die mit dem roten Kleid, zur vorgerückten Stunde noch dazu bitten wird? Wer weiß. Her mit dem Husten. Hustenanfall nicht zu stoppen. Die Kleine von damals. Hat man sie je wieder gesehen? Oh Gott, es gab mehrere dort, Kleine. Im Schatten zu einer Figur eingeschwärzt, alle drei Bärte. Herbert, Norbert, Robert. Drei Heiligkeit. Diesem Wort folgt ein Gelächter und einige der Gestalten oder Figuren bewegen sich. Schattentheater. Sie hört. Sie ist neugierig. Die sogenannte Kleine. Das könnte sie sein. Die Neugier ist nicht Interesse. Die Neugier schmerzt. Noch ein Glas Wein. Sein Geburtstag ist auch Goethes Geburtstag. Soll das ein Scherz sein? Scherz oder Fangfrage, beides. Und dann liebten wir ihn zu zitieren. Man beugt sich zum Kind, das sich am Hosenbein der Hose des Onkels festhält. 28. August also. Man erinnert sich. Vor langer, langer Zeit. vor langer, langer Zeit. Da gab es einmal der Teufel und seine Weiber. Der Prediger predigt, groß genug ist er, über die Köpfe der Anwesenden hinweg. Auch er dürfte sein 90. Jahr erreicht haben. Gehört ihm der Rollator, der in der Garderobe abgestellt ist? Oder ist es der gefaltete, hinter den Mänteln abgestellte Rollstuhl? Mäntel, als sei es nicht warm genug. Bedeutung und Gebrauch mancher Wörter, an deren Erschöpfung nicht oder auch nie und nimmer zu denken ist. Hinein also ins infernalische Abendmahl. Der Korridor war plötzlich zugedrängt. Mein Lieber, dich zu sehen. Und da, der Kobold. Viel zu jung. Nein, ich bin sein Sohn. Au, pass doch auf. Aber auch mich nennt man Kobold. Nach dem Herrn Vater. Längst tot. Ah, guten Abend. Sie. Ich konnte es einrichten. Das Wort, das anderswohin führt. Das ist der Pferdefuß. Oh, danke gern. Der Strom des Bewusstseins ist unstet. Gedanken tauchen auf. Sind da graue Wellen. Morgen muss ich jedenfalls wieder in Dubai sein. Morgen in Dubai? Was wollen Sie in Dubai? In Dubai? Ich suche eine Gabel. Ich bringe ihn hier. Oh, danke. Gehen Sie noch, gehen Sie noch. Aber, was? Nein, bitte nach ihm, bitte nach ihm. Was ist so groß? Prost! Gelächter. Jeder hat, so scheint es, ein Glas Champagner in der Hand. Man konnte ihn schon sehr bald nur noch mit Champagner honorieren. Ein wenig Busenzauber kann niemals schaden. Gibt es heute Abend wieder ein Feuerwerk? Hä? Die junge Aushilfskellnerin kommt. Geht es Ihnen gut? Sehr gut, danke. Das Weinglas beschlägt. Sie spricht in den Wein hinein. Leere Atem Geld. Wenig Atem, also wenig Geld. Man könnte ihn einteilen, es sparen. Und irgendwann in einer halben Stunde eines Tages ausgeben, verschwenden. Jemand setzt sich an den Nebentisch. Eine alte Frau, unsicher auf den Beinen. Man hat bis vor kurzem geräuschlos leben können, atmen können. Nun, jeden Morgen, jeden Abend, pünktlich muss man inhalieren. Atem holen, der nicht autonom kommt. Nein, das geht nicht. Ja, ja. Tschüss. Ausgehustet. Man legt Wert, größten Wert, auf Pünktlichkeit. Darum bin ich wohl viel zu früh. Die Feier hat noch nicht begonnen. Die Feier? Und Gewissensängste stellen sich ein. Pünktlich. Pünktlich. Was ist das für ein Wort? Pünktlich. Mein Vater fliegt morgen nach Dubai. Die eine und die andere lachen. Die eine aber darf nicht lachen. Vielleicht ein wenig zu deutlich spricht sie, als sei der Atemlose schwerhörig. Pünktlich. Die Glastür zur Veranda scheppert. Jemand hat sie zu fest schließen wollen. Aber sofort kommt einer, um sie wieder zu öffnen. Auch sie aus dem Nebensaal will rauchen. Sie hat eine Zigarettenspitze dabei. Sie klappt ihr silbernes Etui auf, nimmt eine zerdrückte Zigarette heraus. Ach, er war es, der mir das Rauchen beigebracht hat. Ist er schon da, der Jubelsenior? Der Jubelsenior. Was sagt denn die Uhr? Man wartet dort drüben. Man schiebt den geschmückten Sessel ein wenig vor, ein wenig zurück. Eine Dame ordnet die Rosenblätter in eine hübsche Unordnung. Tja, dann. Rot und rosa auf der weißen Tischdecke. Sie, die andere geht, die Zigarettenspitze noch im Mund, in den Nebensaal zurück. Sie gestatten? Die Feier hat noch nicht begonnen. hoch soll leben, hoch soll leben, drei Mal hoch. 28. August, wie man sich immer freute, wenn man... Ausgewählt, auserwählt. Hinein also, hieß es immer. Hinein ins infernalische Abendmahl. Ohne Scham, ohne Gnade, so erzählte man da. Damals, dazu mal. Wie der Geburtstagspatron Goethe sagt, denn ein Gott hat jedem seine Bahn vorgezeichnet. Wie mühelos das Zitieren gelingt. Sobald die heilige Dreifaltigkeit beisammen ist. Herbert, Norbert, Robert. Die Blätter sind still an den Bäumen, die man von der Veranda tief in den Park gesteckt sieht. Eine Unruhe kommt auf. Der Geschenktisch muss umgeräumt werden. Man könnte den Nebensaal zum Hauptsaal hin öffnen. Absenz, anwesend, doch abwesend. So hatte schon die Lateinlehrerin über ihn gesagt. Alle wissen. Lieber noch als in den Täuschungen der anderen, ist man doch gewiss in der Selbsttäuschung. Imperfektibel. Imperfekt. Und in das allgemeine Lachen hinein. Unvervollkommnungsfähig. Präsenz, Absenz. Könnte die Sonne versäumen, morgens zu erscheinen? Was hast du morgen vor? Ich werde ins Kino gehen. Aber nicht das ist das Erlebnis, sondern dass ich annehmen kann, morgen noch zu leben. Ist er endlich da? Vielleicht eine Tochter? Man fand im Notizbüchlein einen Zeitungsausriss. An irgendeinem ins Meer hinausgebauten Steg. Eine grauhaarige, braunbebrillte Frau. Rote Strickjacke über schwarze Strickjacke. Über hellbraunem Rollkragenpullover. Rausgerissen aus einer Illustrierten von damals. Was? Und Gewissensängste stellen sich ein. Ja. Pünktlich. Na, das haben wir gestern alle. Ich bin jetzt hier mal privat und ich kann nicht immer ständig zur Verfügung stehen. Nein. Ihr bleibt. Ja, bitte, dann muss halt im Internet nach. Das ist schön. Tschüss. Ich kenne ihn nur als Muster von Pünktlichkeit. Jetzt ist er weg. Wo er nur bleibt. Wo er nur bleibt. Seine Tochter wollte. Man muss Begriffe für das Unbegreifliche sein. Denn ein Gott hat jedem seine Bahn vorgezeichnet. Er mit dem Hustenanfall. Zigarette. Mein Lieber, dich zu sehen. Da, der Kobold. Der Kobold. Wo bleibt er? Dieses Muster. Wo er bleibt. Gebrochen wie alter Marmor. Die kleine Seife auf der Gästetoilette. Geheiratet hat er nie. Eine Tochter, nicht dass man wüsste. Leben zu Geschichten zu erwecken. Diese Französin, kennt man sie? Seine sogenannte große Liebe? Die Frau in der roten Strickjacke? Der Teller am Platz des Jubilars, von Rosen umkränzt. Das Warten welkt ein wenig. Noch ein Glas? Man scheint irgendetwas erwartet zu haben. Wo er nur bleibt. Ihr Muster an Pünktlichkeit. Seine nette Krankenschwester wollte ihn begleiten. Das Baby schreit. Hat wohl Hunger. Nun sind da schon zwei. Zwei alte Damen, die einander nichts zu sagen haben. Gleichwohl sind sie sorgsam miteinander. Sie haben ihn gekannt? Gut gekannt? Vielleicht eine Frage? Aber man durfte ihn nicht kennen. Das also wissen Sie. Wer aber hustet, genau. Wie er. Hustet. Man fand im Notizbüchlein einen Zeitungsausriss. Ja, doch, doch, man war durchaus neugierig. Man durfte manchen Scherz nicht machen. Oui, monsieur. Non, monsieur. Diese Französin. Diese. Niemand durfte in die Nähe französischer Wörter kommen. Rote Jacken auch. Schwarze Brillengläser durfte man nicht tragen. Diese Französin. Und da, der Kobold. Viel zu jung. Längst tot. Nein, aber der Sohn. Auch ihn nennt man. Wer aber hustet, genau wie er immer gehustet hat? Man sagt wohl Raucherhusten. Nun ja, alle, die so entsetzlich früh wie wir mit dem Rauchen begannen. Da kommt in den kleinen Nebensaal noch eine Frau. Nur wenig jünger als die beiden, die nun seit Minuten am selben Tisch einander gegenüber sitzen. Ein enges Seidenkleid, große Blumen, Klatschmohn oder weit auseinandergefaltete Rosen verzerren sich. Der Stuhl, den sie an den kleinen Tisch heranzieht, scharrt, schreit fast. Noch eine, die nicht eingeladen wurde. Man durfte manchen Scherz nicht machen. Man hatte einander damals... Der sogenannte alte Kamerad. Man hatte einander damals... Man hört seine Stimme heraus, diese überdeutlich artikulierende. Er ist der, der den Senior... Den Jubelsenior sehr, sehr, sehr lange schon kannte. Man hatte einander damals in der Knabenschule, dem Internat, in welchem man sportlich zu sein hatte und... Wie heißt das Wort? Drahtig? Ja, drahtig. Lachen, das wie Husten klingt. Damals. Damals in Frankreich. Es gab dort, erzählte er, eine Steinbank. Eine Sandsteinbank ohne Lehne. Eine lehnenlose, graue, ewig feuchte, moosbekletterte Sandsteinbank. Eine lange Sandsteinbank. Saß man dort, tauchten die Füße, an denen die kaputten Schuhe waren. In ewige Pfützen. Wasserlachen. Wasserlachen? Nach dem Abitur. Notabitur zur Wehrmacht eingezogen und nach Frankreich abkommandiert. Diese Wörter. Wehrmacht. Uniform. Kommando. Adieu. Wie er doch das Verstecken liebte. Wie gern er durch Abwesenheit glänzte. In der Schule bereits. Ganz besonders den Lateinunterricht versäumte er. Hinter meinem Rücken konnte er verschwinden. Ein Verschwindsüchtiger. Schon wieder dieses Gelächter. Auch Hüsteln. Sozusagen vornehmes Hüsteln ist zu hören. Jemand strengt sich an, nichts zu sagen. Wie gern er erzählte. Jedoch Wichtiges unerwähnt ließ. Eine Persönlichkeit mit Subpersönlichkeiten. Der Jubelsenior. Der Jubelsenior. Husten und Lachen. Ist er endlich hier? Ohne Brille sind nicht einmal... die eigenen Zehennägel zu erkennen. Ja, das kennt man. Nun sind sie um den Tisch im Nebensaal herum schon vier. Vier Frauen. Drei Alte sind es. Und dazu kam in engem roten Kleid mit schmalen, flachen Schuhen an den Füßen eine Junge. Darf ich? Und morgen muss ich jedenfalls wieder in Dubai sein. Dieses jedenfalls, wie er das betont. Hä? Jemand ist zur Terrassentür herausgerannt. Wo ist der Pferdefuß, wie man so sagt? Was für einen hübschen Ehrenplatz man da eingerichtet hat für den Jubilar. Ist er gekommen? Endlich. Doch. Husten und Lachen und Stühle rücken und stiller werdendes Sprechen. Was sagt denn die Uhr? Im Nebensaal, die Damen nippen an den Gläsern, tuscheln. Ohne Scham, ohne Gnade erzählen, was nie war. Das Leben erfinden, da man es nicht finden kann. Er träumte nachts von Psst, Psst. Es gab dort eine lange Steinbank. Damals in Frankreich. Die Narbe am Oberschenkel. Er zitierte so gern. Dem Geier gleich, der auf schweren Morgenwolken mit sanftem Fittich ruhend nach Beute schaut. Nach Beute schaut. Das waren Das sind noch seine Augen. Diese durchdringenden blauen, im Alter kreisrot umrandeten Augen. Nach Beute schaut. Da fällt mir ein, ich hab Hunger. Nun stellen wir uns einen 90-Jährigen her, der nicht hier ist. Die Tür zum Festsaal wird aufgeschoben. Ein Abgesandter der Geburtstagsgäste erscheint. Er bittet, gewissermaßen offiziell, die vier ausgeschlossenen Damen an die lange, U-förmige Tafel zu kommen. In einer Nische nahe dem Ausgang zur Terrasse und zum Park steht auf einem Podestchen, handbreit erhöht, der Lehnstuhl. Efeu umrankt. Auf dem Sitz kräuseln sich Rosenblätter. Zum Geburtstag viel Glück. Lachen und Husten, stoßweise verlauten sie. Besonders das Husten. Der Husten, den man so sehr in Erinnerung hat, scheint Anwesenheit des Jubelseniors. Nun stellen wir uns unseren 90-Jährigen her. Wir erschaffen ihn in seiner Abwesenheit. Wir erschaffen ihn aus seiner Abwesenheit. Hä? Um es französisch zu sagen, brillez par son absence. Brillez par son absence. Das war immer schon seine Art zu erscheinen. Durch Abwesenheit anwesend zu sein, zu glänzen. Wo er nur bleibt. Den Weg zu den Engeln oder den Teufeln, den müssen wir erfinden. Immer wieder er, der predigt, mit dem Weinglas in der Hand predigt. Und nun schwappt der Wein über. Seine Hand tropft überblutet rot. Aber meiner wird der Beste. Ja, er bleibt meiner. Wie faltet ihr denn euren? Meiner sieht ganz anders aus. Man muss das gerade machen, damit es gut fliegt. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich weiß nicht mehr, wie ich meinen nenne. Wie denn? Hochlandung. Rappelle-toi. So zitierte er ein Chanson. Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là. Brest. Dass er aussprach wie Brast, wie Gram, wie Kummer. Wie Sorgen, unvergängliche. Das ist mir ein rechter Brast, ein wahrer Herzensbrast. Brast, Brest, Gebresten vielleicht. Toi qui ne me connaissais pas. Damals in Frankreich. Psst, psst. Man erzählte einander, brauchte aber so wenige Worte. Immer noch würde man gern einmal in jene Stadt kommen, aus welcher er kam. Dieses Münster oder Osnabrück. Oder Brest oder... Plou Daniel oder Lesneven. Qui font partie de l'arrondissement de Brest. Le cimetière. Es ist ein Chanson, ein Lied. Man erinnert sich. Il pleut sans cesse sur Brest. Brestmeer, Brastmeer, Kummerozean, Sorgenwässer. Cette pluie sur la mer. Ja. Das ist die nächste nämlich volle Katastrophe. Inzwischen sind einige Kinder unter die Tische gekrochen. Dort haben sie Flieger und Schiffchen aus den Büttenpapieren der Speisekarten gefaltet. Nun hockt sich ein junger Vater zu ihnen. Ich bin fertig. Ich hoffe. Psst. Psst. Könnte es sein, vielleicht, dass er nicht kommt. Tagsüber irren heute Besucher mit Virtual Reality-Brillen durch die Straßen. Abends vergnügt man sich in den Bars. Brest. C'est une pluie. Es sind einfach nur Wolken. Die verrecken wie vergessene Hunde. Comme des chiens. Der Friedhof. Damals. Dort. Ich werde berichten. Ich habe recherchiert. Recherchiert? Unserem Jubilar nachgesucht. Hä? Sie dachte schon, Wegen der Oberschenkelverletzung, der Krieg ist aus. Der Krieg ist vorbei. Wenigstens für ihn. Aber er genas. Er genas? Wie hübsch. Dann wieder eine Verwundung. Eine kleine Verwunderung. Plou Daniel liegt 25 Kilometer von Brest entfernt. Cette pluie sur la mer, sur l'arsenal. Dicke, die im Fenster liegen, auf ein Unglück warten oder auf ein Liebespaar. Wie er das erzählte oder berichtete. Immer in den Bussen und Bahnen, die Frauen mit den riesigen Taschen auf dem Schoß. Kopflos. U-Boote der Typen 7C und 7, die Jagd auf alliierte Geleitzüge machten. Nun boten auch die 6 Meter dicken Decken der Bunker keinen ausreichenden Schutz mehr. Am 5. August 1944 griffen 15 Lancaster-Bomber der 617. Staffel die U-Boot-Bunker an. Genau 23 Tage vor seinem 20. Geburtstag. Die Mütter, die gar keine Väter zu den Kindern hatten. Les amis de ma mère. Wo kann man sie suchen? So wie finden? Meine Kindheit weint. Mon enfance pleure. Das Kind, das lautlos, doch mit zum Schrei verformten Mund durch den mit Gästen besetzten Wirtshausgarten rennt. Man legt Wert, größten Wert auf Pünktlichkeit. Er, Muster an Pünktlichkeit. Eine Unruhe kommt auf. Die Blätter, eben noch still an den Bäumen, wollen sich von den Zweigen und Ästen reißen. Voici les mots-clés. Die Antworten auf nie gestellte Fragen. Zusammenschrecken von Zusammenhängen. Zerrissene, zermürbte Stoffe. Wer aber hustet genau so, wie er gehustet hat? Ging er die Treppe zum Hörsaal hinauf, sprang schon jemand herbei, nahm seine Tasche. Ah, diese braune Tasche. Es gab dort eine Steinbank im Departement Finistère. Nicht fern. Finistère. Wie oft nahmen wir unsere Gläser? Apropos sagten wir Prest oder Brast oder Gram oder Kummer. Und wir versuchten, jenes Chanson zu rezitieren. N'oublie pas. Quelle connerie, la guerre. Irrsinn, Sauerei. Wir mussten den Bodensatz ausspucken. C'est une pluie terrible. Zubettungen, Umbettungen, diese Wörter, die man sagte. So viele Gräber, Betten der Ewigkeit im Finistère. Auf dem Gräberfeld von Plou Daniel Lesniven erinnern wir uns, ein Namensverzeichnis liegt dort. Tausende Namen. Und sie erinnern einander. Dort, der sehr kleine, sehr schnell flitzende Junge. Oder ist es ein Mädchen? Und wie lustig die Flieger gefaltet, gekniffen aus den Speisekarten, dort auf- und herunter segeln. Rote Bete Carpaccio mit Feldsalat und dreierlei Käse. Und Le Fabre Breton, da vergnügt er sich in der Luft, da trampeln die Füßchen. Dazu du sucre en poudre. Da fliegt alles, lockt die weißen Möwen an, lockt das Zanken und Kreischen. Die flambierten Orangenfilets, kleine Sonnen hüpfen in der halben Dunkelheit. Von diesem warmen Ziegenkäse lassen wir 2 Proben in der Küche parat halten. Wenn er käme, so spät noch käme. Ja, hallo? Ja, ich weiß, wir waren telefonisch verabredet. Jetzt geht's gerade aber nicht. Ich bin auf dem 90. Man legt ja, Wert, ja, größten Wert auf Pünktlichkeit. Ja. Immer früher stand er vom Tisch auf. Ja. Um pünktlich, rechtzeitig, sagte er, dort zu sein, wo man ihn erwartete. Und immer weniger wagte er, sich zu verabreden. Sich zu verpflichten, sagte er, außer Haus zu gehen. Ha, wie er früher seinen Spazierstock schwang und in der Luft drehte. Der Spazierstock, der erst so viel später ein Krückstock wurde. Kleine glänzende Partikel waren als Mittelpünktchen von winzigen Blumen in das rötlich-braune Holz eingelassen. Ein Erbstück, wie er zu berichten pflegte. Und er bedeckte dabei den intarsierten Namen, der ja auch sein eigener war. Ach, wie er seufzte. Später stöhnte. Heimlich, sehr diskret zu sein versuchte. Man führte ihn sehr, sehr vorsichtig. Es gab dort eine Steinbank. Und immer Regen, der alles ertränkt. wo er nur bleibt. Ja, wo er nur bleibt. Wo er nur bleibt. Was uns nur bleibt. Nun wird es bereits bald dunkel. Jemand müsste Informationen säen. Wer aber hustet, genauso wie er gehustet hat. Schon wieder dieses scheußliche Gelächter. Jemand strengt sich an, nichts zu sagen. Und dort, die Dame, niemand kennt sie, die mit drei anderen an der Wand steht. Ihr Kleid schreit rot aus den gedeckten Farben. Rot wie ein Klatschmund. Die Stimme des alten Freundes, die Stimme des ältesten Freundes, verschafft sich Gehör. Kann man verrückt werden? Verrückt von diesem Ort hier? Ein Hustenanfall, den man noch im Ohr hat. Auch seine Patienten hörten hinter der weich schließenden Tür des Ordinationszimmers diesen Husten, dieses Krächzen. Und sie, wenn sie dann hereingerufen wurden, versuchten in seinem nun ganz ruhig gestellten Gesicht Anzeichen von Krankheit, zumindest von Atemnot, zu entdecken. Manchmal, viel zu selten, mochte er plaudern. Im höheren oder hohen Alter dann verkostete er Wasser wie Wein. Leicht schmatzend, die Schlückchen kennenlernend. Notabitur, Kriegstrauung, ein Sohn oder zwei? Als Erzähler verstand er sich als ausführendes Organ, als Hersteller des Resümees. Man horchte, wartete, vergeblich. Vergeblich wartete man. Und nun schlichen sich oder brachen ein oder donnerten hinab, regneten doch nur Wasserwörter ins Meer. Schweigesprache vertröpfelte, verrannte. Und dann dieses Ecoute. Und in einer Art Verzweiflung stupste er sich einen Schlag auf seine Lippen. Sein Bärtchen zuckte auf. Manchmal legte er seinen Zeigefinger über das schmale Bärtchen, strich die Oberlippe herunter, als wolle er sich Stillschweigen ermöglichen. Und da zitterte es immer, dieses schmale Bärtchen. Und dann strich er über die Oberlippe. Die angefangenen Sätze wurden dann nicht beendet. Un très grand merci pour ce jour reposant. Und so weiter. Man hörte und überhörte das, da man irgendwann seine französischen Einsprengsel kannte. Tout cela m'a rendu heureux. Und wiederum zurück zum Chanson. Il pleut sans cesse sur Brest. Brast Regen, Regen auf das Meer aus Gram, Grimm, Groll. Eine lange Sandsteinbank, saß man dort, starken die Füße, die in kaputten Schuhen in eisigen Wässern rutschten. In ewige Pfützen, kleine Meere, grau spiegelten sich die Wolken. Es gab dort, wenn er sich zu erinnern vermochte, sogenannte geschützte Wasserpflanzen, Schwertlilien und gelbe Besen aus Ginsterbüschen, die konnten Regen wegfegen. Und plötzlich schien gelb die Sonne in der grauen Pfütze. Heruntergekommene Sonne, das war das Bild. Nie, nicht ein einziges Mal hatte er gewagt zu sagen, was zu sagen er gewünscht hätte. Es fehlten die Worte. Sie waren weggeschossen und weggeschlossen worden. Und dann? Ein Hustenanfall, der nicht aufhören konnte, der gewissermaßen sich in den Redefluss einmischte, Wellen hochpeitschte. Der Teufel und seine Weiber. Ja. Leicht fertig er mit Geliebten war. Sehr, sehr, sehr leicht fertig. Leicht fertig. Der Prediger? Ist er nicht ein Klassenkamerad von ihm, vom Sieben? So, was sagt denn die Uhr? Mäntel! Als sei es nicht warm genug. Vor langer, langer Zeit. Da gab es einmal. Lassen Sie uns mit den Kleinen hinausgehen. Es ist nun doch ein wenig kühl geworden. Gleichwohl würde ich ein wenig vor die Tür treten wollen. Ich rauche nicht. Zigarettchen. Ach, ich rauche nicht. Schauen Sie. Die kleinen jungen Mädchen mit den fliegenden Haaren. Zigarette. Und die Väter, wie sie über den Papierfliegern herjagen. Gibt es heute Abend wieder ein Feuerwerk? Er würde sich freuen. Vielleicht will er im Feuerwerk erscheinen. Ein wenig Budenzauber kann niemals schaden. Wir müssten ihn da fragen. Ihn, der dort mit seinem schwarzen, lackschimmernden Stock auf die nicht erscheinenden Sterne zeigt. Na, Zigarette? Ja. mit dem Hustenanfall. Kann man verrückt werden an diesem Ort? Auf solche aporetischen Fragen zu antworten, kam ihm nie in den Sinn. Und doch antwortete er, scheinbar. Immer mal wieder bezichtigte er sich der Nähe zu den Leidenden, seinen Patienten, seinen Leidenden, die er manchmal als seine Leitenden bezeichnete. War er nicht in letzter Zeit manchmal teilnahmslos? Und war er nicht, damit er pünktlich sein könnte, eher viel zu früh an verabredeten Orten eingetroffen? Er legte Wert darauf, dass sein Atem, von dem er doch so beängstigend wenig nur noch hatte, sich beruhigt hätte. Plötzlich dann dieses Ekut! Die Frau, die jeden Tag zu den gehegten Rehen und Hirschen geht, Brot, Mohrrüben, Zucker mitbringt und später auf einer ungemähten Wiese auf allen Vieren langsam kriechend Gras ausrupft. In Identifikation mit den gehegten Gefangenen. Ob er ihr hat helfen können? Er suchte langen Erzählungen, solchen ohne Beginn und ohne Ende, seine Stringenz zu verleihen. Sprach den Patienten die auf ein Minimum reduzierten Geschichtchen ihres sogenannten Lebens vor. Immer wieder bezichtigte er sich der allzu großen Nähe zu seinen Leidenden. Leidenden und deren Katastrophen. Ein wenig Budenzauber kann niemals schaden. Immer wieder seine Träume von den alten Frauen, die mit Taschen voller Heu in der Straßenbahn sitzen. Wie gut sie ihre bauchigen Taschen hüten. Der nur stand Modell für sein größtes Gemälde, für sein selbstverständlich nie gemaltes, immer nur behauptetes Gemälde. Das Rätsel um diese Frau, die er zu seiner Apotheose der Liebe unsterblich gemacht hat, konnte niemand lösen. Weissagungen in Träumen vertraute er. Vertraute er? Na, Zigarette? Was? Eine grauhaarige, braunbebrillte Frau. Rote Strickjacke über schwarzer Strickjacke, über hellbraunem Rollkragenpullover. Seelenfreundin, falls es so etwas für ihn gegeben haben könnte. Zigarettchen. Wenn man ihn fragte, ihn einlud, sich aus der Packung zu bedienen, da blieb sein Gesicht in Form einer Tragödienmaske stehen. Seine eingeschnitzte Miene manchmal. Aus Raucherzimmern, rauchenden Räumen, wie er sagte, floh er. Allerdings bemaß er seine Schritte. Und doch, nun stellen Sie ihn her. Fügen die kleinen Fetzen zusammen, die von einem zerrissenen, eh dem doch so überdimensionierten Bild noch zu finden sind. Endlich, sagten wir, vor genau einem Jahr beginnt es zu regnen. Und es regnete von unten herauf. Steine und Sand und Hagelkörner. Könnte nicht der dort sein Sohn sein? Den Stock, meinen Sie, hält er ähnlich wie er, der Jubilar. Rappelle-toi, Barbara. Wird er noch kommen? Sollten wir den Ehrenstuhl, den Rosen umkränzten, nicht wieder rechtzeitig noch an die Tafel stellen? Auch musste man ihm gelegentlich die Pausen, die Lücken in den Gesprächen einräumen, freiräumen. Kann man davon ausgehen, dass er von wahren Begebenheiten berichtete? Von sogenannten bzw. so empfundenen tatsächlichen Ereignissen? Finden Sie Ihre Wirklichkeit in meinen Worten. So fordert er uns, seinen Studenten, auf. Manchmal fühlte er sich von Ausrufungszeichen umstellt. Ausrichtung auf die Abwesenheit. Auf das Präsens, Absens. Wie die Lateinlehrerin es nannte. Oder später dieses Briller par son absence. Diese Pausen, diese Lücken, dieses tiefe oder an Verzweiflung gemahnende Schweigen seinen ansonsten klaren Sätzen. War das nicht ein Suchen nach Benennung seines eigenen Leidens? Welches zu verstecken er jedoch vorzüglich verstand. Ekut. Wie er das manchmal in den Raum warf, dieses kleine, fordernde Wort, das nichts forderte. Ob Französisch die Sprache seines verheimlichten Leidens hätte sein können? Aber. Schließlich sprach er nicht Französisch. Lehnte sogar ab, es zu lernen. War es nicht so? Tu souriais? Et moi? Je souriais demain. Appelle-toi. während der Mann und die junge Frau, von Schattenmetzen schwarz gemeißelt, in die staubigen Wege gezogen wurden, waren er und sie zwischen Ginsterbesen geklemmt, gelbe Besen, das Rendezvous wegkehren konnten. 20:17 Uhr. Wie pünktlich die Sonne untergeht. Eine lange Steinbank, Moos beklettert, feucht. Man konnte heruntersehen auf den größten U-Boot-Bunker des Krieges. Man fror vom nassen Wasser herauf bis zur Brust. Saß man dort, staken die Füße, an denen die zerschlissenen Schuhe hingen, in ewigen Pfützen. Durch die Erzählungen verewigte Pfützen. Es wurde einem kalt. Man zitterte in der Erwartung eines komplettierenden Satzes. Präsenz, Absenz, anwesend, abwesend. Auch ein solcher Satz. Gibt es das? Ein Satz, nie gesprochen? Mitten zwischen den Dialogpartnern steht er, einen breiten Platz. Wörter, die dringend erwartet werden. Man hörte jedoch lediglich diese klopfende Stille. Man rieb sich die Knöchel. Die Hände wurden blau und rot. Ekut! Herzschmerz. Herzschmerz. Und man schwieg. Selbstverständlich wartete oder erwartete man. Man wartete, begierig eines sogenannten persönlichen Wortes. Von den Ginsterbesen dort erzählte er, die Goldwolken auftreiben könnten. Und wir und alle sahen dann die Goldwolken. Er hatte uns Goldwolken zu sehen gelehrt. Doch, die alte Frau. Und die in dem aufblühenden roten Kleid. Etui-Kleid, so sagt man. Man sei, obwohl man sich in einer ruinierten Stadt habe aufgehalten. Doch über grüne Rasen, über grünes Rasen, über gelbe Ginsterbesen gewandelt. Die zwei Liebenden, die einander gar nicht kannten. Über die geschorene grüne Wiese gegangen, den kleinen Hügel hinauf, bis sie den Friedhof sahen, mit seinen vielen Blumen, den Augen der Toten zur Freude. Die zwei Liebenden gestehen einander am frischen gemeinsamen Grab. Nichts. Weiche Rasenmatten, Kunstrasenmatten kleiden das noch unbewohnte Grab, das ewige Bett. Blumenköpfe, Rosenblättchen warten in einem Korb. Und zugleich zündete er sich trotz des durchaus heftigen Windes mit einiger Mühe sein Zigarettchen an. Kaum, so sagte er von seinem Husten oft unterbrochen, kaum ist der Sommer so recht angefeuert, lodert auch schon der rote Herbst bereits. Er war doch wohl schon alt, sehr alt, als er das sagte. On revient toujours à ses premières amours. Wie oft schmunzelten wir hinter seinem Rücken, wenn er versuchte, Französisch zu sprechen. Écoute, on revient, etc. Es war etwas Fremdwörtliches in ihm und zur rechten Zeit übermannte ihn dann dieser Husten. Später rauchte er nur noch leichtere Zigaretten. Viele immerhin. Seine vielgeübte Ausrichtung auf Abwesenheit. Er war vom Hausmeister seines isolierten, inmitten der Dünen versteckten Ferienhauses angerufen worden. Da er schon schlecht hörte, klirrte das Telefon lange. Es sei ein Wasserrohrbruch entdeckt worden. Wasser ist von oben, von der Schlafzimmeretage heruntergestürzt. Hat das Porträt der Dame im mohnroten Kleid, nein, nicht zerstört, wohl aber abstrahiert, in Farbenbahnen aufgelöst. Schwer war wohl, wenn Applaus wie Regen rauschte. Sogar Applaus für den eigenen Vortrag ertrug er nur schwer. Ohne Unterlass regnete es auf die Gramstadt, die Schmerzenshäuser, die Sorgenwohnungen, das U-Boot-Gebäude. Und? Was ist mit dem mohnroten Bild dann geschehen? Man durfte es nicht erwähnen. Immer war es zu spät. Apropos spät. Ich werde mein Kind von der Wiese dort hinten pflücken und zum Bett bringen. Morgen übernimmt seine Mutter. Wir teilen die Betreuungstage sehr genau auf. Ich werde morgen jedenfalls in Dubai? Ja, wahrscheinlich Dubai. Via Dacuba. Weitläufig, der Park. Die dicke Buche weit hinten. Gespenstisch grün wackeln die Blätter. Sprach er auch nie von sich, doch immer von sich. Sprach er von der Auslegung, die er Träumen seiner Kranken zu geben versuchte. So sprach er doch gleichzeitig von den Hineinlegungen, so dass sie wohl er und sein Patient gemeinsam die Träumenden waren. Einer in des anderen Kopf. Wie sagt er da? Wie intonierte er? De l'abondance du cœur, la bouche parle. Dann doch, lieber Luther. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Das Leben, wie er es zu erzählen pflegte, eine Perlenschnur aneinandergereihter Kostbarkeiten. Ja, gerne noch ein Glas. Na, Zigarette? Ein Lachen oder eine Zigarette? Oder ein hin- und herfliegender Dialog? Aber er schätzte dieses eine Mittel, welches er im Kriege kennen und einatmen gelernt hatte. Das Rauchen. Und es verband ihn mit anderen Rauchern. Nicht nur bisweilen, eigentlich immer litt er an dem, was als Heilmittel er wähnte. Wir begannen früh, sehr früh mit dem Rauchen. Aus der Scheune, in welcher die raschelnden Tabakblätter zum Trocknen aufgehängt waren, stibitzten wir, entwanden wir, klauten wir dicke Blätter. Unsere Schuhsohlen waren die Reibefläche für die Zündhölzer. Auch Fidibusse hatten wir, etliche vorgefaltet in den Hosentaschen. Wir die drei Werte, ja. Die Dreieinigkeit und dann immer wieder er. Er nur manchmal anwesend. Er hatte ja so viel zu tun. Er übte eine Art Nächstenliebe, die durch inflationären Einsatz in Egoismus sich verkehrte. Vielleicht, dass von den Damen aus dem Nebensaal die eine oder andere hübsch oder hässlich, wenn er in seinem hölzernen Französisch zu zitieren versuchte. Wir lachten. Die ganze Station lachte hinter seinem Rücken. Und er, seine weißen Rockschöße flügelgleich hoben sich, als wollte er auffliegen. Ha! On revient toujours à ses premiers amours. Oder auch, ma vie est un combat. Nächstes Jahr, sagte er, als sei er sicher, das sogenannte nächste Jahr noch zu erleben. Wie gern, murmelte er manchmal fast unhörbar. Wüsste man den genauen Zeitpunkt des eigenen Todes, dass man pünktlich wäre, perfekt vorbereitet. Dass man seinem Leben einen würdigen oder zumindest literarisch vollkommenen Abschluss geben könnte. Das waren die großen Worte. Seine Worte. Und zu einem Überfluss nannte er seinen Geburtstag, den er immer, das heißt jährlich, bis heute, zum 90. sozusagen groß zu feiern gedachte. Die Zeit ist mein Acker, wie sein Freund Goethe gesagt habe. So er, die Zeit ist mein Acker. Falsch zitiert, mein Freund. Es heißt, mein Acker ist die Zeit. Hallelujas waren bestellt oder angekündigt. Die Zitate frisch angelesen. Wäre Atem Geld. Ach, das kennen Sie. Wäre Atem Geld oder Gold. Wenig Atem, also wenig Geld oder Gold. Sie könnte ihn einteilen, sparen und irgendwann in einer halben Stunde ausgeben, verschwenden. Rekord! Könnte die Sonne versäumen, eines Morgens zu erscheinen? Ein Gedanke, eine Ahnung. Nicht unmöglich, aber doch unerträglich. Also fällt man tröstend beinahe einander ins Wort. Die weißen Tulpen verblühen ins Braune. Sehen Sie doch! Die vielen Rosenblütenblätter, rosenrot, regnen sie aufwärts. Ein Kind hat die Terrassentür offen gelassen. Die kleinen Mädchen fangen die Rosenblättchen auf. Auf die hellen Kleider tropft es rot. Dort die Dame in Rot. Sie ordnet einen Kreis kleiner Mädchen um sich. In den Röcken haben sie Blüten gesammelt. Freilich matt schon so viele. Matt vom Warten. Die Maximen des Willens. Der Körper führt sie nicht aus. Die Jahre würfeln sich durcheinander, wie auch der Körper seine Ordnung verliert. Die Beine, das Knie, das rechte ganz besonders, gehorcht dem Kopfe nicht. Auch die Finger. Soeben wollten sie den Henkel der Kaffeetasse fassen, verlieren ihre Funktionen, zittern sich in große Gebärden. Alt ist man doch jung. Jung ist man doch alt. Erinnerungen kommen ungebeten. Der grauenvoll verzogene Mund. Der stumme Schrei des Kindes im Gasthausgarten. Ein Mann, schon sozusagen uralt, taucht oder raucht täglich tiefer in seine Kindheit. Fühlt, weiß, dass seine Mutter, seine schnelle Mutter, Zärtlichkeiten dem Kind gegenüber mit raschen, zielgerichteten Bewegungen zu absolvieren pflegte. Es sei ihm, so eher, physisch mitgeteilt worden, dass man Küsse zu nehmen, nicht aber zu geben hatte. Geheiratet habe er nie und er fragte, darum? Man erinnert sich, aber es ist keine Folgerichtigkeit in den Bildern. Sie sind zu hoch, zu tief, zu schlecht beleuchtet, aufgehängt. Was er morgen vorhabe, wurde er gefragt, berichtete er selbstgefällig in sich hineinlächelnd, als ob er für morgen planen könnte. Er wird uns fehlen. Ja, dann... Er fehlt uns jetzt schon. Das Warten welkt. Es krümmt die Minuten, es bräunt sie. Was sagt denn die Uhr? Minütlich gedacht oder erdacht und zu den Nasenlöchern herausgerauchte Geschichten. Nun, Jahrzehnte schon in den luziden Intervallen, reißt die Patientin aus dem Eckzimmer den Fluchtweg zurück. Häuser sind leer. Ihr eigenes und ihr darum herum gehegter Garten mit den großen, sonnengroßen Ginsterbüschen oder Kürbissen darin, nicht mehr zu sehen. Freilich die Sonne abends. Die zeigt pfeilgerade goldgenau dorthin, wo sie einst lebte. Wir mussten täglich, tagtäglich fremden Schrecken nachfahren, bis wir bemerkten, eigene Schrecken zu produzieren, war uns schier unmöglich geworden. Wie er sich immer ankündigte durch seine Hustenballen, ankündigte vom Erdgeschoss, von der Notaufnahme hinauf in die Psychiatrie. Und wir? Wie schnell schlüpften wir in die Kittel? Wie schnell legten wir sie ab? Nie wusste man. Was sagt die Regie heute? Regie oder Regime, das war doch fast gleich. Was also wollte er heute? Arztregierung oder Anzugparlament? Er, sei es im Kittel mit den flachen silbernen Knöpfen oder sei es in einem seiner dreiteiligen Anzüge. Immer zog er sich gegen die Krankheiten an. Gegen die schleichenden, schlurfenden, schleppenden Jogginghosenkrankheiten, Pyjama-Krankheiten. Angst, minütlich frisch, musste gesucht und empfunden werden. Angst, U-Boot-Bunker tief, in die Gesichter schreibt sie sich, friert sie sich, frisst sich. Gelb-grün, die Luftröhre hinunter. Gelb-grünes Chlorgas, durchdringender Geruch. Eingeatmet reizt es. Reizt bereits beim Gedanken daran. Die dicke Buche dort hinten, nun schon angestrahlt mit grünem Scheinwerfer, der ihr Grün noch grüner macht. Immerhin werden durch das Chlor alle Bakterien getötet. Die natürlichen Pflanzenfarbstoffe und das Blattgrün werden freilich zerstört. Man hat doch schönen Ersatz von diesen grünen Strahllampen. Durchgrünen sie die Nacht, heißer, es ist Tag, es ist Tag. Diese Bleichsucht der Pflanzenstiele. Er strebte in seinem eigenen Garten und auch im Anstaltsgarten die Aufhellung der grünen Pflanzenteile an. Gegen Gelb, gegen Weiß liebte er seine Pflanzen, zielte auf Störungen im Ionengleichgewicht. Man wusste fleckenweise Bleichsucht durchaus unabhängig von Jahreszeiten zu erzeugen. Unser Betonhaus. Unser Betonhaus. So nannte er unser Haus. Ein Luxus. Weiße Balkons, steif wie angefrorene Laken, an die Fassade gehängt. Jedes Zimmer hatte einen Balkon, auf welchen freilich niemand hinaustreten durfte oder konnte. Mühsam quälen sich vergraute Pflanzen, lange Peitschentriebe auf. Aber man hat, sehr hübsch anzusehen, immer grüne Plastikpalmen auf die Balkons gestellt. Ein Flair von Ferne. Gaukelei von Süden oder von etwas, das so genannt wurde. Im Alter, im sogenannten höheren Alter, zog sich seine Nase schon nach wenigen Minuten Sonnenschein Sonnenbrand zu, der sich in aschgrauen Fätzchen von der Nase abpellte. So hat er allen Grund, sich seinen Körper, sein Gesicht zumal pflegend zuzuwenden. Manchmal weht ihm das Wetter Hunde und Katzen vor die Füße, auch Vogelkadaver, in die er, so berichtete er, fast hineingetreten wäre. Immer wieder kam er, inspizierte er die Station, die er seine nannte. Um pünktlich zu sein, so er, müsse man im Alter, um die Schmerzen in den Beinen und Füßen, um die Atemnöte auszugleichen, immer früher von zu Hause losgehen. War er voriges Jahr nicht federleicht geworden? Durchsichtig fast, mit einer Brille aus Augenringen, rot umrandete, graubraune Müdigkeit? Die Kunst des Zuhörens, so er, muss durch die Kunst des Ausblendens ersetzt werden. Die Augen also bedeckeln, den Hustenreiz weghüsteln und verkrächzen. Mein Körper verabschiedet sich von mir. Das handlungsarme Außenleben verlagert sich in ein abenteuerreiches, reisesüchtiges Innenleben. Wie gern würde man, so er, pünktlich oder sogar überpünktlich seinem Leben einen vollkommenen, gewissermaßen literarischen Abschluss geben. Das Leben als Perlenschnur aneinandergereihter Kostbarkeiten ansehen. Jetzt ist gerade ganz schlecht. Ich bin auf meinem 90. Geburtstag. Ja, genau. Haben Sie die Nummer vom Kollegen? Ah, das ist toll. Ja, okay. Ja, ich danke. Ja, wunderbar. Tschüss. Der Teller am Platz des Jubilars. Wie leise mahnend erwartet. Die Rosenblättchen allerdings, sie rollen sich ein, zeigen, wie es scheint, eine Beleidigung. Könnte man nicht doch mit der Hauptspeise beginnen? Die Speisekarten sind alle längst weggeflogen. Absenz, Präsenz. Die Umdrehung hätte ihm doch wohl gefallen. Die Andeutung eines Schmunzelns um die Lippen gelegt. Oh, Langschulter. Oh, Koma. Ein wenig Koma. Feuerwerkerschein. Kümmel, oh Kurkuma. Ein wenig Budenzauber. Im Feuerwerk erscheinen. Kümmel. Psst. Wahrnehmen, falsch nehmen, fabulierte er auf vielen Stationskonferenzen. Kann man das Staunen verlernen? Die winzigen Variationen in den Wiederholungen. Die sind es, auf die er horchte. Und die schöne, scheue Patientin. Zu den großen Feiertagen, wenn die Familie ins Heim zu kommen beabsichtigte, sie bat dann inständig bittend, betend eigentlich um Aufnahme, trug eine Tollhausperücke aus Vinzentinerinnenhaube und Taubenflügeln und Papierservietten gestaltet, betete Psalm 109, sie haben ein gottloses Lügenmaul, tot beten will ich sie. Aus den Moden geworfen gar manche Traumbildnisse, sodass man der Erzählerin nicht folgen konnte, allzu individuell, so hieß es dann, seien die Produktionen. Es war aber lediglich die Zeit, die über die Bildnisse hinweggezogen war. Eine Radiergummispur aus grauen Krümeln hinterlassen. Erinnert man sich noch der Nerzpfötchen an den Damenhälsen zu Neujahr? Unwillkürlich kratzte man sich, da man ein Jucken zu bemerken meinte. Was Solidarität, die ihn seinen Zeigefinger in der doch trotz aller Gewaltanwendung kaum zu öffnenden Balkontür einklemmen ließ? Auf dem Balkon hatte auf den Sommerstühlen der Schnee Platz genommen. Er sitzt auf dem Schoß alten Laubes. Auf dem Balkon, zu dem man nicht hinaustreten konnte, denn selbstverständlich hatte die Zentralverriegelung alle Türen verschlossen, da standen, angelehnt an den kleinen runden Tisch, die weißen Stühle wie in intimem Gespräch einander zugeneigt. Und wir freuten uns über jeden, der Probleme produzierte. Wir freuten uns über Verabredungen mit dem Schicksal. Wir wollten uns den Überblick verschaffen. Wir wollten verstehen und sogenanntes Verständnis zeigen. Wir aber. So auch er? Wir wollten nicht die Produzenten interessanter Geschichtchen sein. Ja. Glänzende Abwesenheit, brillant par absence. Die Präsenz des Nichtpräsenten, so nannte er dieses Phänomen in einem seiner Vorträge. Das konnte er nicht unterlassen. Und wir wurden allzu gern, allzu oft seine Zeugen als Abwesende, Fehlende. Manche sogenannte Schwellenangst beschrieb er wie ein Darsteller, hin und her schaukelnd vor einer Bodenerhebung, um dann mit einem Schlusssprung darüber hinweg zu hopsen. Als seine Beine, seine Knie, seine Füße das noch zu bewältigen vermochten. Gleichwohl, manche Schwellenangst trieb er durch sein Schauspiel im Anschauungsernst aus den Studenten und den Patienten aus. Und Tage gab es, da er gleich einem Echolaliker nicht ablassen konnte von einem Ja oder No. Oder von seinem ärztlichen Dumpfheit, Müdigkeit, Lähmung, Zweifelwahn. Er nahm es wahr, er nahm es falsch. Er rieb nicht geweinte Tränen aus trockenen Augen, erzeugte sich Fieberringe rot aus kaltem Feuer. Schwankend, ungenau, hingegeben an die Unbestimmtheit und dagegen die Genauigkeit, die Punkt, die Weissagungen der Traumdeuter, heilloser Hang zur Ambivalenz. Ambitendenz geradezu. Rütteln an der Tür zum Balkon, da man sich setzen sollte, da man springen wollte. Vom Handeln, das unterbunden wurde, zum Reden, zum Schweigen, zur Abwesenheit Abwesenheit. Le savoir-vivre. Ach, er und sein Französisch. Sein holperndes, stockendes, doch geliebtes Französisch. La vie en rose. Konstitutiv mit dem Berufsstande, so bemerkte er wieder und wieder, wiederum verbunden, die Hypochondrie. Auf dem Spaziergang durch den Park entdeckt? Drei Buchen haben mit alten Rindenlippen um Eisengitter gebissen. Wie Tierschnauzen, ehern eingespannte Tierschnauzen sehen sie aus. Langsam fressen sie, ohne dass Bewegungen zu erkennen wären. Die schöne, scheue Dame aus dem Eckzimmer. Sie hatte den über Eck laufenden Balkon zu den zwei selbstverständlich nicht zu öffnende Türen. Schmale Türen, doppelverglast übrigens, führten ihr Gesang, ein Nonnenkreischen, ein Gotteslob mit Halleluja garniert. Wie leicht ermüdbar sie doch war. Das sogenannte Todbeten strengte sie an, laugte sie aus. Sie war nur noch Hülle. Schlaf leer. Hatte sich verzehrt, wortwörtlich. Man gab ihr Tropfen. Im Café, den sie gerne trank, dargereicht. Freilich Nebenwirkungen nicht ausgeschlossen. Wurde sie träge, geißelte sich, schrie noch mehr Gebet, bis endlich die Medikamente. Rosa, weiß, weiß. Und er musste sich setzen, nahm seinen Kopf in die Hand, wiegte seinen Weißkittelkörper wie ein Waisenkind vor und zurück. Und wir umstammten ihn, nicht wissend, was tun. Teufel auch! Der Prediger predigt. Warum gab er dem Weibe keinen Schutzbrief vor dem Scheiterhaufen? Über die Köpfe der Anwesenden hinweg. Er straffte sich in einen frischen Mantel, die Schöße flatterten. Schon war alles ruhig auf der Station, kein Laut mehr. Eingeschlossen, ausgeschlossen. Präsenz, Absenz, laute Stille, stumme Rufe. Man musste vor Empathie fortlaufen, Selbstarzneien schlucken. Nur weiß und weiß, niemals rosa. Konstitutiv mit dem Berufsstande ist vorhanden. Wir murmelten es in uns hinein, die Hypochondrie. Konstitutiv verbunden mit dem Berufsstande. Die Hypochondrie. Im engen Lichtschacht hinter den Toiletten, das Gurren der Tauben, die immerfort sich und ihren Echos antworten. Und entkräftet fallen die eine und die andere auf den aufstäubenden Haufen dort unten. zu welchem nie ein Putzmann gelangen kann. Er sagte dann und wann im Konferenzsaal zusammen, man fühlte mit ihm das Alter, sein Alter, jegliches Alter, auch das eigene, welches noch nicht spürbar war, eigentlich. Er legte Wert darauf, dass sein Atem sich erholte. Einen Antikontingenzler nannte er sich. Ruhte sich dann wohl aus wie von Anstrengung in jener sehr winzigen Kammer des krummen, dünnen Herrn, der sich als Mathematiker, gar als Genie bezeichnete und der an den Fingern abzuzählen versucht. Nur eine ist gestorben. Doch die ganze Welt menschenleer. Eine war da, die sich durch die Tage, die Wochen hüstelte. Herzschmerz, Erzschmerz, sobald es regnete. Und er mit seinem Raucherhustenbass schmetterte Antwort. Professionelle Beobachtung eigener Leiden. Wir trieben uns auf dem Gang herum, nahe der angelehnten Tür zur Kammer. Mhm. Können wir denn die Wahrheit über uns selbst ertragen? Konstitutiv mit dem Berufsstande ist vorhanden, die Hypochondrie. Man hätte vielleicht doch einmal über sich nachdenken sollen. Über das Gewordensein. Aus dem Nicht-Verlauteten musste man so oft den Menschen zusammenfügen. Das ist Gewissheiten. Wer bin ich, wer ist der andere, die andere? Wer Patientin, wer Ärztin nicht mehr gab? Kein Splitting, wie es doch empfohlen war, an welches man auch glaubte im Sinne des Fürwahrhaltens. Ach, die Feier hat noch nicht begonnen. Und doch, adieu. Frühdienst morgen. Sie, die andere, nimmt die Zigarettenspitze schon in den Mund, bevor sie noch über den Rasen davongeht. Jemand strengt sich an, nichts zu sagen. Man nimmt von den Rosenblättchen der Dekoration einige, legt sie sich in die Hände, auf den entblößten Arm. Wunden, rosenrot. Den Sinn des eigenen Tuns herausfinden. 28. August, wie man sich immer freute, auf den Tag hinlebte, den Anzug in die Reinigung gab. Das Kleid hing schon klatschmohnrot außen am Kleiderschrank. Dann aber drehte man sich mit ihm vor dem dreiteiligen Spiegel, faserte es grün und wässrig aus im Spiegeln der Spiegel, sodass man zweifelte, ein anderes Kleid außen an den Schrank hängte. Und dann dort hinten eine Dame, eine Unbekannte oder eben das rote Kleid, das man selbst verworfen hatte, zu erblicken. Die dort, die Damen, die die Rote umrunden. Sie legen einander von den Rosenplättchen einige auf die Haut. Nun tragen sie die weit sichtbaren, die leuchtenden, die alarmierenden Ausblühungen, die Rosenblattern. Kann man das Staunen verlernen? Er ging doch gerne spazieren, hinauf den Gang bis zum sogenannten Besucherzimmer, dort einen Schwatz zu halten und mit neuen Geschichtchen zurückzukehren. In sein Chefarztzimmer? In seine Stube, wie er gern sagte. Wie er lachte, in sich hinein und von seinem Kittel herablachte. Ein wenig Speichel wollte tropfen, aber er sog ihn geschickt in sich, inhalierte, als ob er rauche und prustete heraus. Interesse, dazwischen sein, so hatte die Lehrerin betont. Manchmal fühlte er sich von Ausrufungszeichen umstellt. Seine Hypochondrie anverwandelte sich neue und neueste Rumänchen. Und da kam der von ihm gesuchte und nun plötzlich wiedergefundene Satz. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Und sogleich tauchte auch sein französischer Satz auf. War rezitierbar, ganz klar, seine sonst so träge Zunge. De grâce, ne soyez jamais un héros. Ne soyez jamais un héros. De grâce, ne soyez jamais un héros. Aha. On revient. De grâce, et cette heure. Ne soyez jamais un héros. Ne soyez jamais un héros. Ne soyez jamais un héros. Dort hinten in der Ecke, da stehen sie beieinander, krümeln Rosenblättchen in die Haare. Es schneit rot auf die Schultern, über die Kleider. Die Klatschmohnrote pustet das Welkrote fort. Sie dachte schon, für ihn sei der Krieg aus wegen der Hüftverletzung. Aber er Nun lächeln Sie dort hinten. Wir mussten tagtäglich fremdem Schrecken nachfahren, bis wir bemerkten, eigene Schrecken zu produzieren, war uns schier unmöglich geworden. Ach, ach, ach, wie hübsch das war damals. So zu denken in sogenannten Gewissheiten. Doch unbemerkt machten sich schon wieder und schon wiederholt eigene oder angeeignete Rumänchen in uns breit. Wir schüttelten uns. Wir sprangen in jedem Gang von Wand zu Wand, rissen gar die dort aufgehängten Blumenbilder, Reproduktionen aus großen Kalenderblumen herunter. In den Rahmen blieben die verzerrten Winkel. Mein Körper verabschiedet sich von mir. Wie gerne würde man pünktlich oder sogar überpünktlich dem Leben einen vollkommenen, gewissermaßen literarischen Abschluss geben. Pure Vervollkommnungsillusion, schmunzeln Sie. Das Leben als Perlenschnur aneinandergereihter Kostbarkeiten. Das Leben als Perlenschnur aneinandergereihter Kostbarkeiten. Manchmal steuerte man direkt, allzu direkt, auf ein gemeinsames Erlebnis hin. Die Kontrolle nicht zu verlieren und die Balance zu halten. Ob unser ausgedienter Soldat noch kommt? Ganz befreit von Gewissheitsmängeln, von Zweifeln geheilt, sicher im Zitat. An der Schwelle wippend? Oder, wie er, sein Geburtstagsbruder, im Buch der Sprüche vermerkt hat, mein Acker ist die Zeit. Ich weiß auch nicht, wie lange es dauern wird. Ja? Okay, ja. Tschüss. Tschüss. Neunzigster Geburtstag. Hörspiel von Eva Maria Alves. Mit David und Jonathan Bellingen, Matthias Buntschuh, Martin Engler, Ola Evrar, Margot Gödrösch, Michael Hahnemann, Astrid Meierfeld, Jonas Minte, Lee Antoni Naschke, Barbara Nüsse, Friedhelm Ptock, Maja Schöne, Wolf-Dietrich Sprenger, Jessica Walter-Gabori und Samuel Weiß. Komposition Sabine Wortmann. Theremin und Tasten Gregor Blanc. Cello Monpour Lee. Technische Realisation Corinna Gartmann und Nicole Graul. Regieassistenz Simon Hastreiter. Regie Christiane Ohaus. Dramaturgie Michael Becker. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2022.